Kundgabe 1159. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.11.1939. Sendungen vom Himmel. Vorbedingungen. Die mich begehren, sind mir willkommene Diener. Denn ich sehe ihren Willen und ihr allzeit mir zugewandtes Herz. Die Bereitschaft für mich und meinen Namen zu kämpfen, sichert ihnen meine immerwährende Liebe. Und es müssen zur Höhe gelangen, die meine Liebe erfasst und zu mir hinanzieht. Die Vereinigung mit dem Vater des Alls werdet ihr erstreben mit allen Sinnen, denn ich lasse euch nicht, so meine Liebe euch einmal erfasst hat. Ich weise euch den Weg so deutlich, und euer Herz wird euch allzeit meinen Willen kundtun. Darum seid ihr in meinem Schutz und wohlgeborgen, solange ihr auf Erden wandelt. Denn das Licht der Sonne leuchtet euch am Tage und der Leitstern meiner Liebe in der Nacht. Meine Gnade ist in jedem Strahl der Sonne und in jedem Stern, den euer Auge erblickt. Immer und überall ist meine Liebe für euch bereit. Und nimmer bin ich euch fern. Denn euer Gedanke allein genügt, dass ich euren Ruf nach mir erkenne und ich folge diesem Ruf jederzeit. Meinem Kind auf Erden Schutz zu gewähren gegen alle Not und Gefahr. Und so das Kind keinen Schritt geht ohne mich, werde ich bald ganz in sein Herz einziehen und immer bei ihm verbleiben bis in alle Ewigkeit. So lasset dies zum Trost euch sagen. Die Sendungen vom Himmel bestätigen euch diese meine Worte. Sie können nur dem Erdenkind geboten werden, das mir sein Herz anträgt. Und der Wille, mit mir vereinigt zu sein, ist Vorbedingung, mein Wort zu vernehmen. Und so also das Wort zu euch herniedersteigt, so muss ich der Geber des Wortes mit dem Empfänger vereinen. Und doch soll das Kind in aller Tiefe und Gründlichkeit sich gestalten und muss daher ständig dazu angeregt werden, auf dass die Sehnsucht so stark werde, dass es nur noch der Vereinigung mit mir lebt, dass alle seine Gedanken sich vergeistigen und es mit allen Sinnen nach Vollkommenheit strebt, um mich aufnehmen zu können in sein Herz. Und so muss das Leben, scheinbar ohne äußerliche Veränderungen, vorübergehen, auf dass das Erdenkind nicht erlahme in seinem Streben, auf dass es nicht vorzeitig sich reif wähnt, sondern unausgesetzt die Hände bittend zum Vater emporstreckt, dass er es schütze und der großen Gnade würdig mache. Denn es sollen meine Kinder vollkommen werden und teilhaben an aller Herrlichkeit, die meine Liebe ihnen dereinst bieten möchte. Amen.